Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Mitte Juni 2015 führten wir ein Interview mit der revolutionären Jugendgruppe aus Bern. Darin ging es um Abschiebungen in der Schweiz und den Widerstand dagegen, sowie um die Reitschule, Gentrifizierungserscheinungen in Bern und den Aktionen rund um das Thema. Ich sitze hier mit drei Mitgliedern der revolutionären Jugendgruppe Bern und ich würde euch erstmal bitten, kurz euer Projekt, eure Gruppe vorzustellen. Also, wir sind Mitglieder der revolutionären Jugendgruppe Bern oder der revolutionären Jugendgruppe aus Bern in der Schweiz und wir sind eine Gruppe von jungen politischen Aktivisten und Aktivistinnen, die etwa seit 6 Jahren uns politisch betätigen. Eigentlich zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir einerseits politisch nicht allzu eingeschränkt sind. Das heißt, bei uns wird keine gefestigte Theorie erwartet, um irgendwie mitmachen zu können oder so. Wir sind selber sehr offen, was die politische Diskussion angeht, innerhalb unserer Gruppe. Wir haben sowohl kommunistische wie anarchistische und auch so anarcho-kommunistische Tendenzen und befassen uns halt dann auch gerne intern mit Theorie und führen dort die Diskussion und schließen aber grundsätzlich niemanden aus, nur weil die Person eine Meinung hat, die nicht genau unserem kleinen Sichtweise entspricht. Wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich so mit Tagesthemen oder meistens mit Tagesthemen. Das heißt, wir machen halt viele Dinge gleich direkt oder so spontan. Blockaden von Ausschaffungen oder versuchen es zumindest. Spontan Demos als Reaktion auf Ereignisse, gehen gerne mal in Transparent hängen, um auf etwas aufmerksam zu machen. Und das erkennt man halt durch Aktionen und nicht unbedingt durch besonders viele Texte oder so, wobei wir das trotzdem auch machen und dann von Zeit zu Zeit immer wieder mal größere Kampagnen oder so lancieren. Sonst sind wir momentan auch wieder an einem größeren Projekt und lokal in Bern den Antifaschismus mal wieder zum Thema zu machen und sind jetzt mit den Vorbereitungen beschäftigt für nächsten Herbst. Du hast jetzt bereits in der Anleitung erwähnt, dass ihr zum Beispiel Ausschaffungen blockiert, also bei uns Abschiebungen. Da würde mich gleich interessieren, ob ihr ein bisschen sagen könnt, wie sich auch die ja als sehr repressiv geltende Asylpolitik in der Schweiz so auswirkt und was ihr da so unternimmt. Ja, die Schweiz ist halt grundsätzlich schon extrem viel geschlossener gegen sogenannte Ausländer und Ausländerinnen, weil für einen Großteil der Bevölkerung der Schweiz schon nur Leute aus den EU-Staaten Ausländer und Ausländerinnen sind und unerwünscht Einwanderer. Und in der Schweiz ist halt so, dass die wählerstärkste Partei, die SVP, die Schweizerische Volkspartei, die einen klar rechtskonservativen nationalen Kurs fährt, ziemlich nahe an Pegida, wenn man es so vergleichen möchte. Und die hat am meisten Stimmen mit 30% und hat da bestimmt halt eigentlich zu einem großen Teil, was in der Schweiz politisch so läuft, in den Parlamenten durch ihre Stärke. Und ihr Hauptthema ist die Asylpolitik und die Einwanderung und macht halt sehr gerne Angstpolitik mit der Überfremdung und Einwanderung. Und so ist es jetzt schon extrem schwierig für geflüchtete Personen irgendwie eingebürgert zu werden oder schon nur einen Aufenthaltsstatus zu kriegen und irgendeine Bewilligung. Ja, und dadurch ist halt auch ein Großteil der Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung, der wählenden Bevölkerung, ist extrem auf einem abschottenden Kurs und wünscht sich eigentlich mehr Ausschaffungen. Und vor mehr als einem Jahr wurde in der Schweiz ja auch eine sogenannte Volksinitiative angenommen, um die Masseneinwanderung zu stoppen, die dann zur Folge hatte, dass ganz viele Verträge gekündigt wurden mit der EU und die zum Ziel hatte, eigentlich die Einwanderung möglichst fest zu limitieren. Und auch diesen Herbst wurde eine weitere Initiative, diese wurde dann zum Glück abgelehnt, aber die hätte dann zum Beispiel vorgesehen, dass nur 0,2% der Bevölkerung pro Jahr einwandern können und so die Einwanderung möglichst klein halten. Und das ist jetzt einfach so ein Zeichen, so wie halt die Schweiz und auch ein Großteil der Bevölkerung zu Einwanderung und irgendwie nicht-schweizerischen Menschen steht. Ja, also wurde da halt wirklich offen dann politisiert, so mit der Parole, ja, das Boot ist voll, geschichtlicher Hintergrund, juhu. Das haben Sie schon mal ja, zum Geschichtlichen nur kurz, das haben sie im Zweiten Weltkrieg gebraucht, als die jüdische Bevölkerung auf das Deutschland geflohen ist und da die Nationale Front hat dann politisiert mit das Boot ist voll. Hört man wieder und ist gesellschaftlich akzeptiert, so solche Parolen. Ja, es ist halt einfach wirklich so, das Tragische eigentlich ist nicht, dass es einfach irgendwie nur die Partei ist, die so, also natürlich die Partei politisiert so, aber es ist wirklich ein relativ rassistischer, fremdenfeindlicher Konsens auch vorhanden in der Gesamtbevölkerung. Also da wirst du nicht mehr dumm angeschaut, wenn du sagst, ja, wir haben zu viele Ausländer hier, das ist komplett normal eigentlich, also da stimmen dir die Leute dann eher noch zu, als dass sie finden, hey, geht's noch oder so. Ja, und gerade deshalb finden wir halt, dass Ausschaffungen, die wirklich häufig passieren in der Schweiz, es werden so viele Menschen abgeschoben, und dass etwas gegen diese Katastrophe, ja, gegen diese so menschenverachtenden irgendwie so Prozesse, wo Menschen wie, ja, mir kommt es immer vor wie so Produkte, so, ja, nee, ist nicht tauglich, können wir nicht brauchen in der Schweiz, gehen wir wieder weg. Und deshalb, wir finden das extrem wichtig, dass man da dort versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Und deshalb eben, so wie zuvor erwähnt, versuchen wir dann auch, wenn wir davon mitkriegen, irgendwie etwas zu blockieren oder so. Es hat durchaus auch schon geklappt, dass jetzt Menschen bleiben durften, nachdem wir größere Kampagnen mit anderen Gruppen zusammen lanciert haben. Zum Beispiel letztes Jahr, als die Bundesstelle für Migration befand, dass ein verfolgter Homosexueller seine Sexualität verstecken könnte und dann problemlos in Nigeria leben können. Er durfte schlussendlich zum Glück bleiben, weil wir einfach 3 Monate lang jede Woche Lärm gemacht haben. Aber ja, der Großteil der Bevölkerung, also so wie man es hörte, schien das einfach völlig so in Ordnung für viele Menschen. Ja, obwohl ihn halt in seinem Heimatland irgendwie 14 Jahre Haft oder noch schlimmer, also im Dorf, wo er hergekommen ist, halt wirklich auch Folter und so Austreibungsriten und so erwartet hätten. Und ja, trotzdem wurde halt befunden, ja, also so zuerst, ja, keine Ahnung, wenn das irgendwie nicht so an die Öffentlichkeit gekommen wäre, wäre diese Person wahrscheinlich einfach ausgeschafft worden und hätte dann, ja, kein Schwein interessiert. Wie sieht dann konkret so die Blockade von so einer Ausschaffung aus? Ja, meistens halt eher spontan. Also es gab gerade 2 Fälle jetzt in jüngster Zeit, wo wir halt einfach eher auch per Zufall eigentlich davon mitbekommen haben, dass da jemand weil halt irgendwie zum Beispiel das Umfeld sich an irgendwie ans Bleiberecht-Kollektiv oder so gewandt hatte. Und das war jetzt, also wir haben es jetzt gerade eben, darum haben wir es auch als Beispiel genommen, weil es jetzt gerade erst 2 Fälle gegeben hat, wo wir das gemacht haben. Aber es ist halt so, dass es dann um irgendwie 7, 8 Uhr morgens steht man da halt, also viele Leute sind im Arbeiten, können nicht kommen und so. Und dann beim ersten Mal haben wir uns dann halt in den Weg gestellt mit etwa 20, 25 Leuten, so halt vor die Tore des Gefängnisses. Aber die Bullen haben uns dann halt alle eingepackt eigentlich und angezeigt, wegen Nötigung und ja, keine Ahnung. Und beim letzten Mal waren wir auch einfach eher bei Zufall da, es war noch gerade eine Gerichtsverhandlung und nach der sind wir da durchgekommen und da haben wir dann auch nicht wirklich probiert, uns in den Weg zu stellen, weil halt die Bullen übelst aufgefahren sind, übelst in der Mehrzahl waren und da haben wir gefunden, ja, es bringt jetzt auch nicht, wenn wir uns irgendwie hier zu zehnt verhaften lassen. Aber das ist sicher eine Debatte, die wir in Zukunft noch führen müssen und auch so, um Strategien auch zu überlegen, wie, dass man solche Sachen halt ein bisschen breiter machen kann und auch so, dass wirklich irgendwie etwas auch dabei rauskommt, weil jetzt bei den beiden, der eine wurde dann nicht ausgeschafft, aber das war auch ihm selber zu verdanken, weil er sich halt geweigert hat, ins Flugzeug zu gehen und der Anwalt konnte jetzt so irgendwie ein bisschen deicheln, dass das irgendwie nochmal verhandelt wird. Aber die andere Person wurde dann halt einfach sofort abgeschoben. Und das Ding ist halt, ja, eben, wir müssen uns sicher in Zukunft da auch irgendwie Strategien dazu überlegen, wie, dass wir das besser und auch effektiver gestalten können. Ja, grundsätzlich ist ja eigentlich die Idee einer solchen Blockade, ich meine, es ist so, ja, es wäre schön, wenn man es einfach so lange aufhalten kann und sie dann irgendwann finden, ja, ist schon gut, du darfst bleiben. Aber grundsätzlich ist die Idee ja vor allem, dass man zum Beispiel versucht, irgendwie den Transport so lange zu blockieren oder verlangsamen, dass der Flug einfach weg ist, zum Beispiel, dass ein Flugzeug ist, das eigentlich pünktlich fliegt. Und dann kriegt man nochmal irgendwie einen Tag oder zwei, wo man öffentlich, also ja, wo man es halt hinauszögern kann, irgendwie in der Hoffnung, dass man da trotzdem irgendwie eine Öffentlichkeit erreicht, wo es unmöglich wird für die Behörden, die Person abzuschieben. Und jetzt gerade das letzte Beispiel, das war eine 60-jährige Frau aus Togo mit einem ärztlichen Attest, dass sie nicht reisefähig ist, und irgendwie, die hat null Verwandte übrig in Togo, aber sie wurde ausgeschafft, weil die Papiere weisen sie dem Land zu, und ja, es ist ja kein Krieg dort, und es reichte dann, dass sie gehen musste, und ist jetzt ein extrem tragisches Beispiel für eine Ausschaffung. Ja, aber das ist halt auch das Problem, das ist ein tragisches Beispiel, von dem wir mitbekommen haben, und wenn man so hört halt, so wie viele, so die Statistiken anschaut, so wie viele Leute das eigentlich verzeigt wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht und so. Und dann überlegt man mal so ein bisschen und schaut sich irgendwie Statistiken an. Also ich meine, die Schweiz ist europaweit so prozentual, hat mit Abstand die meisten Ausschaffungen. Und so das Ganze, was es wird ja auch immer, also in der Schweiz ist halt dann so die Debatte, ja, aber wir haben auch mit Abstand die meisten Ausländerinnen und Ausländer, und das stimmt einfach nicht, weil in der Schweiz ist halt einfach viel schwieriger eingebürgert zu werden als irgendwo in der EU, und das ist wirklich so dann halt, ja, da jetzt mittlerweile so im Kanton Bern, wo wir herkommen, kann man sogar, wenn man irgendwie vorbestraft ist, also es reicht sogar ein Verkehrsdelikt oder so, dass man nicht mehr eingebürgert werden kann, und ja eben, also die Schwelle für Ausschaffungen sind einfach nach wie vor, also aufgrund von Straftaten ist schon, muss man schon einiges im Register haben, aber halt, ja, so die ganzen Leute, die gar nicht erst eine Aufenthaltsbewilligung kriegen, das ist halt einfach auch ein großes Problem, die sans papiers, die sich illegal aufhalten halt. Gibt es da eine Fluglinie in der Schweiz, die sich besonders hervortut durch die Durchführung solcher Abschiebungen? Die werden in normale Passagierflugzeuge einfach gesteckt. Also es ist so, das Prozedere ist, es gibt drei Stufen. So die erste ist halt, dass die Person an den Flughafen gebracht wird und Ticket in die Finger gedrückt kriegt. Also ja, sie schauen dann schon zu, ob die Person wirklich einsteigt. Aber da kann man sich noch weigern, ins Flugzeug einzusteigen. Wenn man das tut, dann wird noch einmal neu verhandelt, je nachdem, wenn man Glück hat. Dann beim zweiten Mal, da wird man dann ins Flugzeug reingebracht. Aber da gibt es dann immer noch so die Möglichkeit, dass man halt zum Beispiel aufsteht. Also dass man sich weigert, sich hinzusetzen, dann darf das Flugzeug nicht starten und irgendwann bringen sie dich dann wieder aus dem Flugzeug raus, und irgendwann gibt es halt dann einfach die Zwangsabschiebung, die dann halt wirklich in Fesseln, je nachdem im Passagierflugzeug mit Begleitung oder dann wirklich auch gerade in Privatflugzeugen, also so Militärfliegern oder so halt durchgeführt werden, und von dem her, es ist nicht so wahnsinnig einheitlich, also einfach, was gerade halt dahin fliegt, wo die Person hin abgeschoben werden soll. Okay, wir wollen jetzt auch noch die Gelegenheit nutzen. Ihr kommt ja aus Bern und in der Stadt ist auch einiges los. Vielleicht könnt ihr da über die Schwierigkeiten, vielleicht Gentrifizierung erzählen und was da an Kämpfen dagegen so läuft und in welcher Form ihr euch daran beteiligt. Ja, die Freiraumthematik jetzt vor allem ist in Bern schon ein ziemlich langes Thema, und schon nur dadurch, dass seit mehr als 25 Jahren eigentlich ein Ort besteht, der als Freiraum gilt und ja, kulturell und politisch und so, und ist ein sogenanntes alternatives Kulturzentrum, ist die Reitschule, wo halt sehr viel so der linken Subkulturen und allgemein so zusammenkommt und halt auch die meisten politischen Gruppen in Bern sich bewegen. Durch das ist Bern halt in einer sehr speziellen Position, dass einfach, ja, es gibt wie einen etablierten Freiraum, und durch das lässt sich dann halt auch sehr viel argumentieren, dass woanders keinen mehr braucht, zum Beispiel. Das ist jetzt so zum Beispiel so meine Einschätzung von dem. Und die gehen aber natürlich auch immer gegen dieses Zentrum vor, zum Beispiel, weil es wird halt einfach, ja, da kannst du konsumieren und rumhängen bis spät in die Nacht, weil es ja so ein bisschen für sich ist. Und die ganze Debatte wurde erneut angetreten vor so 2-3 Jahren, als irgendein Statthalter versucht hat, die Reitschule und das Umfeld dort zu zwingen, ab 1 Uhr einfach dicht zu machen draußen. Und da kam es dann zusammen mit einer Tanzdemo, die sowieso stattfand, und es entstand eine Dynamik, wo schlussendlich dann 20.000 Menschen in Bern auf der Straße feierten und sich ja den Raum zurücknahmen, und war dann für manche schon ziemlich cool, weil es die Debatte wieder ein bisschen angestoßen hat. Aber ja, das war ja klar, ist jetzt wieder versandet, und ein bisschen Freiraum gibt es jetzt irgendwo. Ein paar neue Konzepte oder so und versenkbare Toiletten irgendwo in der Stadt. War dann leider das geringe Resultat davon, auch dadurch, dass es ein Jahr später dann halt nicht so schön verlief, weil ja bei der dritten Demonstration dieser Art, weil die erste, die so groß war, war die zweite, verlief es dann nicht so toll, weil die Polizei halt in einem Anflug von ja irgendwelche Sicherheitsparanoia die Route blockiert hat und es dann halt zu Ausschreitungen kam, weil der Großteil der Demonstration nicht abweichen wollte von der Route. Und nach diesem Vorfall war es irgendwie wieder so, halt, ja, man hat ihnen die Chance gegeben, jetzt haben sie alles kaputt gemacht. War dann so in den Medien zum Beispiel irgendwie so der Tonfall. Und das ist so ein Aspekt, irgendwie ganze Freiraum-Ding, wo wir einerseits ziemlich viel Glück haben, weil wir so wie einen Platz haben, in dem wir sein können. Andererseits beschränkt sich halt sehr fest auf das, und im Rest der Stadt kannst du einfach nirgendwo mehr sein. Ab 3 Personen kannst du eine störende Zusammenrottung von Menschen sein und sie können dir einen Platzverweis geben und so. Bahnhof wurde saniert, dass keine Obdachlosen mehr rumsitzen können. In den meisten öffentlichen Parken gibt es private Sicherheitskräfte, die schauen, dass niemand irgendwie zu lange rumhängt oder Lärm macht. Und es ist effektiv so, dass, ja, wenn nicht gerade Freitag oder Samstagabend ist, in der richtigen Gasse, wo es noch ein paar Clubs gibt, ist die Innenstadt eigentlich tot, also ist leer. Und ich hatte schon so Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, dass einfach niemand hier lebt. Und so hast du einerseits dieses ziemlich coole bestehende Freiraum, wo so ganz viele Subkulturen zusammenkommen und politische Organisationen ihren Platz finden. Aber das ist alles nur an einem Ort, das ist halt so zusammengedrängt. Und im Rest der Stadt hast du wie gar nichts. Außer du gehst in die paar kommerziellen Clubs, die es gibt, und zahlst viel zu viel Geld. Ja, also es gibt halt noch so ein paar Hausprojekte, eigentlich alle mittlerweile legalisiert, bis auf die autonome Schule, aber sonst alles legalisiert. Und da ist halt, das sind dann sonst noch so die einzigen Orte, wo man zum Teil noch so ein bisschen, also bei einer oder zwei vielleicht, wo man noch so ein bisschen rumhängen kann und so. Und das niemanden groß stört, aber es ist wirklich so, die gesamte Innenstadt, da wirst du schon nur blöd angequatscht, wenn du irgendwie dich auf den Boden setzt oder so. Also es ist wirklich so. Und es ist halt, ja, die Innenstadt ist halt wirklich ein extrem Konsumrausch. Also es sind halt, die meisten Läden sind dort angesiedelt, und da ist einfach, ja, keine Ahnung, wenn die Leute, die in der Stadt, in der Innenstadt unterwegs sind, sind einfach irgendwie alle am Einkaufen oder wie, ja, so richtig im Kaufrausch halt, kann man irgendwie 3-4 Gassen runterlaufen und hat einfach links und rechts einfach nur alles Läden und einfach so, ja, keine Ahnung, so extreme Konsumorgien. Natürlich haben wir auch so die klassischen Stadtaufwertungsprozesse in Bern. Also es gibt die Quartiere, die bekannt dafür waren, dass vor allem Menschen mit weniger hohen Einkommen aus den unteren Schichten dort lebten. Ja, auch ziemlich schöne Quartiere waren auch zum Wohnen. Und die entwickeln sich ganz klar in eine bestimmte Richtung, dass dort immer mehr Häuser aufgekauft werden oder vor allem Wohnungen saniert und einfach zum dreifachen Preis oder so vermietet werden wieder. Und auch immer mehr so kleine irgendwelche Grafikbüros und so auftun und irgendwelche Bio-Quartierläden und so. Und eigentlich ein Großteil der Menschen, die zuvor dort gewohnt haben, sich es irgendwann nicht mehr leisten können. Also die typischen Prozesse, die du auch erlebst. Und es gibt aber auch ein paar coole Entwicklungen, die daraus entstehen. So gibt es ein Quartier, das sich mehr oder weniger aktiv versucht, gegen diese Prozesse zu wehren und halt da so ein brachliegendes Stück, so also ein Geländedings, mehr oder weniger besetzt hat und einfach gepflanzt hat. Und die Stadt möchte dort eigentlich irgendwelche Luxuswohnungen haben, die sich kein Mensch leisten kann oder nur sehr wenige Menschen. Und es gibt trotzdem noch so ein paar gute Gegenbewegungen zu dem. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich interessant, weil halt wirklich auch so, man auch so ein bisschen weit so den Widerstand gespürt hat. Die haben sich dann eigentlich auch untereinander angefangen so zu organisieren, so quartiermäßig halt, so wie in einer, ja, wie sagt man dem, so einem Quartiernetzwerk, ja genau. Und das, ja, das war schon sehr cool, weil sie, also sie haben auch so eine Holzbox eigentlich dahingestellt, dann also so wie ein Zimmer ist es eigentlich. Und wo man sich auch informieren kann und irgendwie auch das nutzen kann, wenn man irgendwie etwas machen will. Also es ist zwar klein, aber es ist auch gemütlich, da irgendwie mal hinzusitzen und zu diskutieren und so. Sie haben sich dann halt vor allem auch aktiv gegen, es wurde im Stadtrat behandelt, ob diese Überbauung da wirklich gebaut werden darf, und es gab diverse Einsprachen und etc. etc. Und ja, das wurde schlussendlich verloren, aber irgendwie ist die Bewilligung ist jetzt eigentlich mittlerweile vorhanden, um das zu bauen, aber es hat dadurch nicht irgendwie schon ein bisschen abgeflacht, aber es ist immer noch so, der Widerstand ist immer noch vorhanden. Also es ist nicht so, dass jetzt einfach, jetzt haben wir verloren und so. Und eben mit, also im Moment ist das Areal immer noch, es ist immer noch diese Box da und eben so gartenmäßig halt bepflanzt. Sind auch jetzt viele Leute, die so aus dem Quartier, wenn sie nicht wissen, was sie machen, sitzen sie da ein bisschen halt oder mit den Kindern halt hin und so und lassen da die Kinder ein bisschen spielen und so. Und ja, es ist schon, wird sicher auch noch in der Zukunft wichtig und auch interessant, wie sich das da entwickelt. Wir hoffen mal, dass dieser Kampf nicht irgendwie abflacht halt, also den die Quartierbewohner da eigentlich wie angefangen haben. Ja, wir können ja noch auf was eingehen, das wieder mehr von unserer Gruppe herkam. Und zwar auch zu diesem Thema. Und zwar haben wir im letzten Sommer, also vor einem Jahr, eigentlich den Versuch gewagt, wieder ein bisschen mehr Freiraum zu erkämpfen in Bern. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Reitschule, die halt so als Freiraum existiert, den Vorplatz hat, wo sich für Wochenende die gesamte Berner Jugend trifft und rumhängt und dort den Konsumzwang genießt. Und vorne dran ist eigentlich nur ein Parkplatz. Es hat eine Eisenbahnbrücke, die vom Bahnhof her kommt und die trennt das so. Und dahinter ist ein Parkplatz, wo jeden Tag nur Autos rumstehen. Und wir haben dann unter die Eisenbahnbrücke letzten Juli einen Schiffscontainer gestellt. Das war Privatgelände der Schweizerischen Bundesbahn. Wir haben dort den Schiffscontainer angestellt, den haben wir irgendwo im Internet gekauft und ja, dort platziert. Oder ja, wir haben ihn im Internet bestellt. Die lachen jetzt hier so, ich kann das auch nicht mit ernstem Gesicht sagen. wir haben den dort platziert dann und gestaltet und gefunden, dass jetzt wir rauben uns den Raum zurück. Wir haben das unter dem Motto Raumraub gemacht. Mit dem Schiffscontainer haben wir uns getroffen, erste öffentliche Vollversammlung, 50 Menschen, die Ideen eingebracht hatten eigentlich wirklich jeden Tag, das Erste, was wir getan haben, war dorthin gehen und irgendwie weitergestalten. Wir hatten mit Kunstrasen, den wir auch irgendwo gefunden haben, ein eigenes Fußballfeld aufgebaut. Es war sehr, sehr viel kreative Energie und hätte was ziemlich Cooles werden können und hatte sehr viel Potenzial und wir hatten auch sehr viel Spaß zu dieser Zeit, aber es ging nicht mal eine Woche und die Bullen waren halt da und haben den Container mitgenommen und dann den ordnungsgemäßen Zweck und irgend sowas wieder hergestellt für den Parkplatz, dass die Privatwagen der SBB-Funktionäre wieder dort parkieren können. Ja, es war wirklich, also das ist was so richtig halt absurd, da man es richtig, also so das eigentlich, da sah man so richtig die Absurdität eigentlich des Eigentumsrechts. Es war wirklich so halt, es Dutzende Menschen, die sich da irgendwie Fußball gespielt haben jeden Tag und irgendwie gemalt haben und diskutiert haben und weiß auch nicht und irgendwie zusammen gegessen haben, Picknick gegessen haben und so. Und wirklich den Platz belebt haben und farbig gestaltet haben und so. Und dann, wird das Eigentumsrecht durchgesetzt und danach ist es einfach wieder ein Parkplatz. Also wirklich so, ist wieder nix und ja, keine Ahnung, es stehen da irgendwie, die Parkplätze gehen eben halt auch der Bundesbahn und da stehen dann irgendwie so täglich vielleicht so, 9, ja, also durch die Nacht irgendwie 2 und durch den Tag vielleicht so zwischen 7 und 10 Autos, wenn es mal hochkommt. An 4,5 Tagen in der Woche, also so Montag bis Freitagmittag und dann gehen sie nach Hause. Ja, Das Lustige kommt ja jetzt, weil die Schützenmatte, das ist der Name des Parkplatz, soll umgenutzt werden. Die Stadt will Begegnungszone, irgendwas Tolles, kein Parkplatz und so moderne Entwicklung oder so. Und deshalb gibt es jetzt so ganz viele Foren und Experimente und Diskussionen, was sie da Tolles machen. Ja, die SVP, die rechte Partei, hat vorgeschlagen, man könnte einen Bullenposten draufstellen, dann wären die gefährlichen Linken in der Reitschule unter Kontrolle. Die Liberalen haben gesagt, sie möchten gerne ein Hochhaus und Bürokomplexe. Aber der größte Teil der Stadt möchte eigentlich, oder der Politiker möchte und Politikerin möchte eigentlich irgendwas so Kulturelles, so wie es jetzt aussieht. Und in diesem Sommer gibt es eine 3 Monate Testphase, wo keine Autos mehr dort stehen und so verschiedene Projekte realisiert werden. Und lustigerweise gibt es ein Projekt, das dort dann stehen wird und so Teil der dauerhaften Infrastruktur ist für die 3 Monate und irgendwie Informationen drin hat oder so. Es wurde auf jeden Fall von irgendeiner Kunstschule gestaltet und ist ein Schiffscontainer. Das ist etwas vom Ersten, das sie da hinstellen werden, ein Schiffscontainer. Und sie machen das jetzt voll so, ja, das ist super, die Idee und so. Und ja, eben vor einem Jahr haben wir einen Container dahingestellt, aber ja, wir sitzen halt leider nicht in irgendwelchen Entscheidungsgremien, weiß doch auch nicht was. Also ja, nicht leider zum Glück. Aber schlussendlich zeigt es, dass unsere Idee anscheinend gar nicht so unbeliebt war, nur halt wollten sie es machen und nicht wir. Und irgendwie wird effektiv auch von so Container-Konstrukten und so und irgendwelche, ja, moderne Raumnutzung oder so gesprochen. Ja, und es ist wirklich so, es gab da halt, da wurde wirklich so eine Plattform geschaffen mit diesem Container, den wir wieder hingestellt haben, halt so eine Plattform, wo man sich wirklich einfach treffen konnte, austauschen, irgendwie politische Diskussionen führen. Und es gab auch dann eigentlich, als der geräumt wurde, der wurde irgendwie an einem Mittwoch oder so geräumt, und da gab es dann gleich danach, am Abend, gab es eine Sponti mit irgendwie 150 Leuten, also schon irgendwie hat, aber man hat schon gemerkt, dass irgendwie da was, dass das irgendwie was, was ausgelöst hat und so und was bewirkt hat. Und ja, ich glaube, es ist allgemein, es gab so ein Forum dann und da sind wir dann hingegangen und haben die, also da waren auch so Stadtvertreter und wir haben die dann halt angemotzt und gefunden, ja, hey, was macht ihr? Also jetzt macht ihr ein öffentliches Forum zur Nutzung dieses Raumes und wenn wir da was machen, dann räumt ihr uns weg und dann kommt so als Antwort, ja, ihr könnt ja dann vielleicht auch noch irgendwo was hinstellen und so, einfach so richtig halt. Sie wollen das nicht abgeben, obwohl es ein scheiß Parkplatz ist, also wirklich so komplett bescheuert eigentlich. Also ja, aber das Schöne, was übrig blieb von dem ganzen Projekt, neben den tollen Erinnerungen an den Container, ist eigentlich, dass dieses Kollektiv, das sich damals gebildet hat vor einem Jahr, heute noch besteht und eigentlich ziemlich, ja, zu größten Teils auch losgelöst halt von unserer Gruppe handelt und sich mit dieser Thematik beschäftigt und irgendwie sich einen Weg sucht, mit irgendwie auf das anzusprechen in der Öffentlichkeit oder wieder Projekte anzureißen, um irgendwie Freiraum zu gestalten. Und ja, es sind immerhin jetzt, ich glaube, etwa 10-12 Personen, die das halt wirklich noch machen und sich für das interessieren. Und wir, ja, werden sehen, was sich daraus noch entwickelt. Das hat sich ja schon ein bisschen abgeflacht, aber ich glaube, wenn man wieder so ein Projekt aufziehen, also schafft, irgendwie so ein Projekt aufzuziehen, dann gibt's auch ganz viele Leute, die da wieder auf der Matte stehen. Also habe ich das Gefühl, wenn man wirklich so etwas, das wirklich reißt und so. Ja, wir werden sehen, wird sicher so die ganze Gentrifizierungsthematik wird sicher noch länger ein Thema, also ein großes Thema bleiben, so in Bern. Auch durch gute, so die steigen, also die Mietpreise. Ich habe das Gefühl, dass da ist langsam so ein Zenit erreicht, wo sie die gar nicht mehr hoch, also extrem viel erhöhen können, weil es einfach schon so teuer ist. Also das ist wirklich krass, wie teuer das Wohnen kostet, wenn man einigermaßen so in Stadtzentrumsnähe wohnen will. Ich meine, Stadtzentrum, ja, das Nähe, das ist fast die ganze Stadt. Das ist eine 130.000 Einwohnerstadt. Also da ist man relativ schnell mal in der Nähe des Stadtzentrums. Und da kannst du halt einfach die Wohnung nicht mehr zahlen. Also keine Chance. Da zahlst du so für eine 3-3,5 Zimmer Wohnung zahlst du gut und gern mal 2.000 Schweizer Franken. Also sprich 2.000 Euro. Monat. Ja, vielen Dank. Was uns noch kurz interessieren würde, habt ihr eine Webseite, wo Leute sich noch über eure Aktivitäten informieren können? Ja klar, unsere Webseite ist revolutionär.ch, also Schweizer Adresse. Und neuestens haben wir auch einen Twitter-Account, wo man uns folgen kann, wo wir so häufig mal so Live-Updates geben. Wir waren jetzt auch im G7 und haben dort von dort aus live den Leuten in der Schweiz eigentlich mitgeteilt, was gerade so läuft. Was für eine Twitter-Adresse? @rjg_bern. Ja, und eben wenn man sich noch ein bisschen mehr über diese Freiraum-Thematik, also auch eben dieses Projekt, das da war und irgendwie das Kollektiv, das jetzt noch besteht, informieren möchte, kann man entweder raumraub.wordpress.com oder auf Facebook einfach Raumraub eingeben. Das ist eine Seite dann auch, wo sicher auch immer so ein bisschen aktuelle News gepostet werden, so was in Bern so läuft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank.